1. Das Volk, das in der Finsternis wandert, wird ein großes Licht erblicken, über den Bewohnern eines Lands, das von Dunkelheit überschattet ist, wird ein Licht erstrahlen. 2. Du wirst ihnen groß Freude und reichen Jubel schenken, sie werden sich vor dir freuen, anlich der Freude bei der Ernte oder dem Jubel beim Teilen der Beut. 3. Denn du wirst das Joch, das sie belastet, den Stab auf ihrem Nacken und den Stock ihres Unterdruckers zerbrechen, so ysm Tag der Schlacht gegen die Midianiter Gesche. 4. Den Jeder Stiefel, der im Kampf getummel getrigen word, und Elgewander, die Dirch blatt Jezo gen worden, solen verbrand und vom Feuerverset werden. 5. Den uns word ein Kind geboren, ein Sohn word uns geschenkt, und die Herrschaft word auf seinen Schultern ruhen, man word in nennen, Wunderat, Gottheld, Uigvater, Friedensfürst. 6. Sein Herrschaft word groß sein und der Fried endlos auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er durch gerecht von nun und für immer festigen und stutzen word. Du eifer des Herrn der Herrscheren word dies bewirken. 7. Der Herr hat ein Urteil gegen Jacob verkündet, das sich in Israel erfüllen word. 8. Das gesamte Volk, Ephraim und die Bewohner Samarias, sollen es erfahren, als Folge ihres Hochmuts und ihres Stolzen Schins, mit dem sie sprechen, 9. Ziegelstein sind zwar gefallen, doch wir werden mit behauenen Steinen wieder aufbauen. Mal Bierbaum werden gefallt, aber wir werden zeden und ihres Stell pflanzen. 10. Daraufhin ließ der Herr Resin über sie kommen und stachelte ihre Feinde immer wieder gegen sie auf. 11. Erem im Osten und die Philister im Westen verschlangen Israel gierig. Trotz all dieser Irenis legte sich sein Zorn nicht, und sein Hand blieb weiterhin zum Gericht ausgestreckt. 12. Doch das Volk kehrte nicht zu dem Zurück, der ist Schlag, und suchte nicht den Herrn der Herrscheren. 13. Die Schnitt der Herr von Israel Kopf und Schwanz, Palmzweig und Binzen einem einzigen Tag ab. 14. Die Vornehmen und Angesehenen sind der Kopf, waren die Propheten, die Lügen verbreiten, den Schwanz darstellen. 15. Die Führer dieses Volks werden zu verführen, und die Genigen, die ihnen folgten, werden der Durch ins Verderben gestürzt. 16. Die Schalb verschont der Herr weder ihr Jungen Mannen noch erbarnte sich ihre Weisen und Witwen, den sie sind gottlos und bos, und Jedermann spricht Schandliches. Trotz all dieser Irenis legte sich sein Zorn nicht, und sein Hand blieb weiterhin zum Gericht ausgestreckt. 17. Denn die Gottlosig keep Branti y ein Führer, das Dornen und Gestrup verset und entsundet das Dickig des Walds, so dass es in Aufsteigendem Rauch aufging. 18. Durch den Zorn des Herrn der Herrscheren word das Land verbrannt, und das Volk word y ein Spies für das Führer, woberi niemand den anderen verschonte. 19. When sie rechtet was wegrissen, blieben sie denek hungrig, when sie links frassen, werden sie trotzdem nicht saut. Jeder wirtzer das Fleisch seines eigenen Arms. 20. Manus griff Ephraimen, und Ephraim griff Manassen, bade vereinten sich jedoch gegen Judah. Trotz all dieser Irenis legte sich sein Zorn nicht, und sein Hand blieb weiterhin zum Gericht ausgestreckt.